Das ist eben die große Frage. Wie auch immer, die Leichenschau wird vermutlich in diesen Minuten durchgeführt und dürfte uns mehr verraten. Trotzdem werden Sie noch im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen aussagen müssen, damit das alles tatsächlich offiziell wird. Eine deprimierende Aussicht. Wann? Vielleicht in 2 Wochen oder so? Und dann per Videokonferenz, FaceTime, Zoom, keine Ahnung. Ich blicke ja kaum bei dem Smartphone hier durch. Was ich ihm keine Sekunde lang abnahm. So oder so, es wäre gut, wenn Sie sich zu unserer Verfügung halten, Vic. Dass er wieder meinen Vornamen verwendete, kam mir wie eine Falle vor. Das heißt, ich muss darauf bestehen. Da jetzt dieses Covid so ins Kraut schießt, wäre es sowieso am sichersten, Sie bleiben einfach zu Hause und gehen nicht groß raus. Erspart einem auch das Masketragen. Meinen Sie, das kriegen Sie hin? Langsam dämmerte mir, was Alida Bell getan hatte, auch wenn das in letzter Konsequenz erst am Abend richtig sichtbar werden würde. Vielleicht hatte es auch gar nicht mit ihr zu tun. Ich musste an den letzten Abend mit Donna denken, wie sich ihr Gesicht aufhellte und sie an mir vorbei ins Leere blickte. »Mein Gott, was bist du gewachsen! Schau nur, wie groß du bist!« Kinder dachten aber nicht weit voraus und heckten keine Intrigen aus. Erwachsene hingegen... »Weg?« »Hä?« Die Lachfältchen an den Augen spannten sich. »Ich dachte schon, Sie sind weggetreten.« »Nein, ich bin ganz bei Ihnen. Ich muss das nur verarbeiten.« »Ja, das müssen wir wohl alle. Auch ich. Das Ganze ist fast wie in einem Kriminalroman, also ändern Sie nichts und bleiben Sie hier. Möglichst bis September. Gehen Sie spazieren, wenn es nicht zu heiß ist. Gehen Sie im Pool schwimmen. Ich denke, gemeinsam können wir Licht in die Sache bringen.« »Ich werd's mir überlegen.« Schlagartig verschwanden die Lachfalten, aber überlegen Sie gut. Und während Sie überlegen, bleiben Sie im Lande. Er erhob sich und zog seinen Gürtel zurecht. »Das wär's für heute. Ich habe Ihre Zeit lange genug in Anspruch genommen.« »Ich begleite Sie zur Tür.« »Nicht nötig, ich finde den Weg.« »Ich begleite Sie zur Tür«, wiederholte ich, worauf er beschwichtigend die Arme hob. Ich wollte mit ihm über die Garage nach draußen, mitten auf der Treppe blieb er plötzlich stehen und fragte mit einer sorgsam abgestimmten Mischung aus Neugier und Anteilnahme, »Woran ist Ihre Frau eigentlich gestorben, Vic?« Als Frage war das erst einmal unverfänglich, es gab keinen Grund anzunehmen, dass er auch Donners Tod nach Schwachstellen abklopfen wollte, doch genau davon ging ich mittlerweile aus. Das war sein oberstes Ziel. »Krebs«, sagte ich. Er ging weiter die Treppe hinunter. »Mein Beileid.« »Danke.« »Ach übrigens, Sie konnten doch den Kinderwagen wieder zum Haus der Bells bringen, hinten auf Ihrem Pickup.« Ich wollte das vermaledeite Ding endlich los sein. »Könnte ich machen«, räumte er ein. »Andererseits wozu? Er ist ja doch sofort wieder da, falls dieser Witzbold nicht die Lust an Ihnen verliert.« »Wir könnten nachts verstärkt Streife fahren, aber selbst dann bleibt genügend Zeit für jede Art Schabernack. Außerdem liegen einige im Revier mit Covid flach. Am besten wär's wohl, wir lassen ihn hier stehen.« »Er glaubt nicht an einen Witzbold«, dachte ich. »Er glaubt, dass ich selbst dahinter stecke. Er kann zwar keinen Grund dafür angeben, aber genau das glaubt er.« »Und was ist mit Fingerabdrücken?« Er kratzte sich im sonnenverbrannten Nacken. »Tja, könnte ich. Hab sogar einen Spurensicherungskoffer im Fahrzeug. Aber ich würde es wahrscheinlich vermurksen und hauptsächlich meine eigenen Abdrücke abziehen. Meine Hände sind nicht mehr so sicher wie früher.« Das war mir die ganze Zeit über nicht aufgefallen, und auch jetzt machte er keinen tattrigen Eindruck. Seine Miene hellte sich auf. »Na, wissen Sie was? Ich könnte zumindest das Chromgestänge bestäuben und etwaige Spuren mit meinem Handy dokumentieren. Die Handgriffe aus dem Profilgummi und die stoffbespannten Armlehnen erübrigen sich ja, aber das restliche Gestänge könnte sich lohnen. Haben Zane oder Canavan den Kinderwagen berührt?« »Ich bin mir da nicht sicher, wahrscheinlich nur ich. Und Ellie Bell natürlich.« Er nickte. Wir standen immer noch unten an der Treppe, ohne die Garage zu betreten.